In Deutschland wird die politische Lage in Zukunft kaum klarer, sondern wohl noch unübersichtlicher. Die 6 Parteien im Bundestag nähern sich allmählich in der Größe einander an. Sie sprechen teils konkurrierende moralische Prinzipien an und senden sogar widersprüchliche Signale. Für die Regierungsbildung gibt es zwar mehr Kombinationsmöglichkeiten, aber gleichzeitig wird der Zwang verstärkt, heterogene Koalitionen zu bilden. Das wird dazu führen, dass immer mehr Wähler von den notwendigen Kompromissen enttäuscht sind. Kurz gefasst, in Deutschland sind Ausdrücke für politische Positionen mehrdeutig. Die Parteien sprechen konkurrierende moralische Prinzipien an und senden widersprüchliche Signale an ihre Wähler. Die Progressiven zerfallen in 2 Gruppen. Den Linken ist Fürsorge als Minderheitenschutz wichtig, den Liberalen Freiheit. Beide grenzen sich von den konservativen Prinzipien ab, deren Extremform das rechtsradikale Denken ausmacht. Durch den progressiven Wandel besteht die bürgerliche Mitte aus Wählern der Grünen, der FDP und aus Teilen von SPD und CDU/CSU, die allesamt nur noch wenig konservativ sind. Den Linken unter den Wählern liegen Verteilungsgerechtigkeit und positive Freiheit, also Selbstverwirklichung, am Herzen. Liberale und konservative Wähler hingegen legen eher Wert auf Leistungsgerechtigkeit und negative Freiheit, also einen Staat, der wenig in die Gesellschaft eingreift.